Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrensausen. Mit Wetten sollte man vorsichtig sein. Vor allem dann, wenn es um Dinge geht, die man nie zuvor gemacht hat. Wie etwa eine Überquerung der Alpen. Zu Fuß. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden und man sollte sie einlösen. Das haben unser Redakteur Michael Fischer und ich dann auch getan und sind von Oberstdorf nach Meran über die Alpen gegangen. Zu Fuß. 8 Tage, 6 Täler, 3 Länder heißt unser Reisebericht, den Sie heute und in einer Woche hören können. Außerdem beantworten wir in der Frage der Woche, ob Pampelmusen und Grapefruits das gleiche sind. Wir wünschen gute Unterhaltung. Es war unser erster Urlaub seit 2 Jahren. Und was für einer. Eine Alpenüberquerung hatten wir uns vorgenommen. Natürlich nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß. Über den europäischen Fernwanderweg E5 vom bayerischen Oberstdorf ins italienische Meran. 8 Tage, an denen es mit uns immer wieder auf und ab ging, an denen wir Sonne, Wind, Regen und Hagel unmittelbar ausgesetzt waren, an denen wir Wanderfreundschaften schlossen und jeder von uns zumindest einmal an seine Grenzen stoßen sollte. Doch der Reihe nach. Der erste Tag beginnt in Oberstdorf. Den ersten Anstieg in Richtung Kemptner Hütte gehen wir forsch an. Vielleicht zu forsch, denn nach 2 Stunden sind wir schweißgebadet. Da kommt eine Rast an der Wallfahrtskapelle Maria am Knie gerade recht und eine kleine Jause, bei Temperaturen um die 30 Grad. Nachdem wir die Baumgrenze hinter uns gelassen haben, geht es durch saftige Wiesen entlang ziemlich steil Richtung Kemptner Hütte. Die Kühe, die bräsig im Gras liegen, beachten uns kaum. Sie sind Wanderer gewöhnt. Nach einer weiteren Stunde haben wir es geschafft. Wir stehen tatsächlich vor unserer ersten Unterkunft in den Bergen. Der Kemptner Hütte auf 1844 Meter Höhe. Unser erster Gedanke? Geschafft. Unser zweiter und dritter? Raus aus den Schuhen und her mit dem Radler. Während wir unsere Socken und Schuhe vor sich hin qualmen lassen, genießen wir den prächtigen Ausblick auf den nördlichen Allgäuer Hauptkamm und den ersten Sonnenuntergang in den Bergen. Welch eine Luft! Gestärkt mit Müsli und Tee geht es am nächsten Morgen bereits um 7 Uhr los. Schließlich haben wir die längste Tagestour vor uns. 23 Kilometer und über 1300 Höhenmeter. Doch der Blick auf die Lechtaler Alpen macht unsere Füße schnell und unsere Rucksäcke leicht. Außerdem sind wir nicht mehr zu zweit. Wir haben uns einer Wandergruppe angeschlossen. In den nächsten Tagen merken wir, das ist so in den Bergen. Genauso wie die Tatsache, dass man sich über 2000 Meter Höhe duzt. Nach einem langen, beschwerlichen und steilen Abstieg, der uns erstmals bewusst macht, dass unsere Knie lieber auf- als absteigen wollen, geht es durch Tannen- und Latschenwald Richtung Holzgau. Von hier fahren wir mit einem Kleinbus durch das Tal. Wir verzichten auf den Transport unserer Rucksäcke durch die Materialseilbahn und machen uns zu Fuß auf über die untere Nordflanke in langsamem, aber stetigem Tempo vorbei an Wasserfällen und bizarren Steinformationen. Von Weitem sehen wir die Memminger Hütte, die von Gipfeln eingerahmt ist. Sie thront auf 2242 Metern Höhe. Oben angekommen ist die Erleichterung in den Gesichtern der Wanderer abzulesen. Schroff ist die Landschaft, fantastisch der Blick. Heiß duschen bleibt am heutigen Tag allerdings ein Traum. Es gibt nur kaltes Wasser. In der Hüttenstube sitzen die Wanderer am Abend dicht gedrängt und irgendwie wirken sie wie eine große Familie. Die Köche haben keinen Blick dafür. Sie kommen kaum nach mit dem Kochen der Spaghetti, die einfach fantastisch schmecken. Früh schnüren wir unsere Wanderschuhe. Und dass wir nach der anstrengenden längsten Etappe gestern heute schon wieder voller Tatendrang sind, zeigt, Die Berge fordern nicht nur Energie, sie geben einem auch viel Energie zurück. Und die werden wir brauchen. Der erste Abschnitt unserer Tagestour führt uns hinauf zur Seescharte, von der wir einerseits noch einmal auf die Memminger Hütte zurückschauen und andererseits bereits einen atemberaubenden Blick ins Inntal haben. Der Abstieg ist dann lang und mühsam, zunächst über ein wirklich unangenehmes Geröllfeld. Doch der Blick in das verwinkelte Tal und die Oberlochalm entschädigt schnell für alles. Vor einer Hütte rasten wir, leisten uns eine sündhaft teure Apfelsaftschorle und ein Schinkenbrot und werden von Kühen neugierig beäugt. Unser Leben, wie es bisher war, ist weit, weit weg. Viel näher dagegen ist unser heutiges Ziel, Zams. Den Abstieg zum 775 Meter hochgelegenen Dorf nehmen wir in Rekordzeit. Genau genommen sind wir nur deswegen so schnell unterwegs, weil wir versuchen, mit der Frauengruppe mitzuhalten, der wir uns heute Morgen angeschlossen haben. In Zams sind wir völlig erschossen. In einer Pension kühlen wir unsere Füße und unsere Kehlen. Erstere sind nach 3 Tagen doch schon leicht gezeichnet von den Strapazen. Doch auf dem Balkon unserer Wirtin fliegt aller Schmerz in die Berge hinauf. Ein Tag der Extreme beginnt. Doch davon ahnen wir noch nichts, als wir mit der Gondel in nur 8 Minuten 1400 Höhenmeter zurücklegen, um auf den Kraberg zu gelangen. Von der Gondelstation ist es nicht mehr weit bis zum Gipfel. Doch auf dem Weg dorthin werden wir und unser Mitwanderer Martin von einem Hagelsturm überrascht. Eine Bewährungsprobe für die Regenkleidung. Bei der Witterung finden wir zudem kaum festen Tritt auf den glitschigen Steinen. Und vom umfassenden Rundblick auf die Ötztaler Alpen leider keine Spur. Doch keine Stunde und weniger Kilometer später reißt der Himmel wieder auf. Und vor uns öffnet sich das liebliche Pitztal. Die verschiedenen Grüntöne sind Balsam für die Seele. Von Wenz geht es dann mit dem Bus durch das Tal bis zu den Ausläufern des Mittelbergferners. Vom Parkplatz machen wir uns auf den Aufstieg zur Braunschweiger Hütte. Anfangs noch breit, wird der Weg immer schmaler und steiler. Der Blick zurück offenbart eine karge Landschaft. Bald sind wir so hoch, dass Gletscherzungen uns berühren und auch die Kälte fasst uns heute, immerhin Anfang August, zum zweiten Mal an. Nach knapp 3 Stunden haben wir es geschafft. Wir erreichen die Braunschweiger Hütte, die auf 2759 Metern Höhe inmitten der Gletscherlandschaft liegt. Und wir wagen einen Ausblick auf die morgige Etappe. Die Hütte ist mehr denn je unser Zuhause geworden. Hier oben treffen wir Martin wieder, den Zeltträger, und lernen Klaus kennen, den alten und zugleich ungemein jungen Dresdner Bergfex, der bei Bier und Schnitzel und inmitten eines musikalischen Hüttenzaubers mal eben die Probleme unserer kleinen Welt löst. Um 10 Uhr ist Hüttenruhe und die Nacht beschert uns minus 10 Grad. Gut, dass die Wirtin Wärmflaschen bereithält. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet als Video unter wissen.de/alpenüberquerung anschauen. Die Frage der Woche. Anita O. aus Gütersloh möchte wissen, ob Pampelmuse und Grapefruit das gleiche sind. Nein, obschon beide Begriffe oft fälschlich synonym verwendet werden, ist die Grapefruit vermutlich das Produkt einer spontanen Kreuzung von Apfelsine und Pampelmuse und entstand 1750 auf den westindischen Inseln. Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts wird sie vor allem in Florida angebaut. Ihr bitterer Geschmack wurde wenig geschätzt, so dass man Sorten züchtete, die möglichst süß waren. Grapefruits sind blattrunde Früchte mit gelber Schale und hellgelbem Fruchtfleisch, das sehr saftig ist, säuerlich schmeckt und durch das Glykosid Naringin eine leicht bittere Note erhält. Die zunehmend den Markt beherrschenden Rosasorten sind milder und süßer als die gelben. Der englische Name Grapefruit, Traubenfrucht, stammt wohl daher, dass die Früchte an den bis zu 10 Meter hohen Bäumen oft dicht beieinander hängen und nicht einzeln wie Zitronen oder Orangen. Vor allem in angelsächsischen Ländern finden Grapefruits großen Absatz, da sie dort ein wichtiger Bestandteil des Frühstücks sind. Man löffelt die halbierten und mit Zucker bestreuten Früchte aus. Übrigens, es gibt auch Kreuzungen zwischen Pampelmusen und Grapefruits, zum Beispiel Sweetie und Pomelo aus Israel. Die ovale Sweetie ist etwa so groß wie eine Grapefruit, aber viel süßer. Die gelbgrüne, birnenförmige Pomelo kann sogar die Größe eines Kinderkopfes erreichen. Da ihre Schale unbehandelt ist, kann man diese ebenfalls verwerten, beispielsweise für Marmelade. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.